Der Sprecher der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee gab am 8. August eine Erklärung ab. Die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee, so unterstrich der Sprecher, verfolgt es mit besonderer Aufmerksamkeit, dass vor kurzem die USA von der Brandenburg-Luftwaffenbasis in ihrem Bundesstaat Kalifornien aus den 4. diesjährigen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Minuteman III mit der D-Volker als Zielscheibe durchgeführt, unter Einsatz der strategischen Atombomben in der Anderson-Luftwaffenbasis auf der Insel Guam auf dem Pazifischen Meer die atomaren Angriffsübung gegen unsere strategischen Objekte offensichtlich forciert haben und gegenwärtig allerlei strategische nukleare Ausrüstungen vor unsere Augen einsetzen und die regionale Lage äußerst verschärfen. Diese militärischen Handlungen der USA bedeuten in der heutigen extrem zugespitzten Spannung auf der koreanischen Halbinsel die Ursache für die Hervorrufung der gefährlichen Auseinandersetzung. Insbesondere erscheinen von der Insel Guam aus die amerikanischen strategischen Atombomber öfters im Luftwaffen Südkoreas und führen die echten Kriegsübungen und Waffendemonstrationen für den Angriff gegen die strategischen Stützpunkte der D-Völker durch. Die ersten Ereignisse lassen uns die Insel Guam als Vorpostenbasis und Startstützpunkt der USA für die Eroberung Koreas mit Wachsamkeit beobachten und die Notwendigkeit spüren, bedeutungsvolle praktische Handlungen für die Niederdrückung und Zurückhaltung der Feinde zu unternehmen. Auch am 8. August vormittags flogen die amerikanischen Flugzeuge von der Insel Guam in Südkorea ein und beschäftigten sich mit tollkühnen Kriegsübungen. Um die wichtigen militärischen Stützpunkte der USA auf der Insel Guam wie die Anderson-Luftwaffenbasis niederzudrücken, von denen aus die strategischen Atombomber der USA jederzeit den Luftraum Südkoreas erreichen und uns betreuen und den USA eine schwere warnende Botschaft zu schicken, überprüft die strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee einen ernsthaften Operationsplan dafür, mit den strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 einen Kesselschuss um die Insel Guam zu geben. Dieser Plan wird nach reiflicher Überprüfung und Anfertigung dem obersten Kommando eingereicht. Und wenn sich der oberste Befehlshaber der nuklearen Streitkräfte unserer Republik, Kim Jong-un, dafür entscheidet, wird der Kesselschuss zu jeder Zeit gleichzeitig und serienweise erfolgen. Wenn sich der Schussplan vollzieht, werden die Amerikaner in unmittelbarer Nähe und als die Ersten die Macht unserer strategischen Waffen erleben. Die USA sollen sich hinter die Ohren schreiben, dass die ballistischen Raketen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee auch jetzt in Richtung Pazifik in ständiger Startbereitschaft sind und ihr tiefes Augenmerk auf den Startwinkel dieser Raketen richten. Mit einer richtigen Wahl sollen die USA auch später keine Reue über ihr heutiges Handeln empfinden. Sie sollen unverzüglich mit den militärischen Provokationen gegen unseren Staat aufhören, damit wir keine solche notgedrungene militärische Option wählen können.